Stimme meines Freundes, Gottlob und Dank. Mein Jesu, mein getreuer Hort, lässt durch sein Wort sich wieder tröstlich hören. Ich war vor Schmerzen krank, der Jammer wollte mir das Mark in Beinen fast verzehren. Nun aber wird mein Glaube wieder stark, nun bin ich höchst erfreut. Denn ich erblicke meine Seelenwonne, den Heiland, meine Sonne, der nach betrübter Trauernacht durch seinen Glanz mein Herz fröhlich macht. Auf, Seele, mache dich bereit, du musst zu ihm in seines Vaters Haus, hin in den Tempel ziehen, da lässt er sich in seinen Ort erblicken, da will er dich im Sakrament erquicken. Willst du würdiglich sein Fleisch und Blut genießen?